Erdbeobachtungsprogramme, Earth Observation Programs, können ganze Landschaften, Wälder, Agrarflächen, Flüsse, Seen oder Meeresgebiete abscannen und automatisiert klassifizieren. Das hilft dabei, die Eigenschaften einer Gegend zu erfassen und diese Informationen zum Beispiel für den Naturschutz oder die Landwirtschaft zu nutzen. Solche satellitengestützten Daten sind wichtig, um zum Beispiel illegale Machenschaften wie Entwaldung oder Fischerei in verbotenen Zonen aufzudecken. In Peru wird sogar mit einem Personalausweis für Bäume experimentiert, einem digitalen Code, der jeden Baum eindeutig identifizieren kann und beim Abscannen eines Stammes zeigt, woher er kommt und ob er legal gefällt wurde. In dem südamerikanischen Land ist Rückverfolgung von Holz seit 2015 Pflicht. Der Strichcode eine Methode, um dieser Vorschrift nachzukommen. Mit einer Software namens Data Bosque, Datenwald, kann jeder Schritt der Waldbewirtschaftung bis zum Sägewerk aufgezeichnet werden. Und das ist nicht alles. Damit lässt sich auch der Einsatz von Maschinen oder der Verbrauch von Treibstoff kalkulieren. Die peruanische Forstverwaltung stellt die Software zur Verfügung. Waldbetriebe können sie gratis herunterladen, sodass die Anfangsinvestition entfällt. Und das sind nur einige Beispiele dafür, wie die Digitalisierung den Schutz der Ökosysteme und der Arten beflügeln kann. Hier sind Staaten gefragt, die Entwicklung entsprechender Programme zu fördern und zu verbreiten, die Techniken zu entwickeln, die IT-SpezialistInnen auszubilden, aber auch die Wirtschaft, die sie dann zu Land, zu Wasser oder in der Luft anwenden und in ihre Geschäftstätigkeit integrieren muss. Schließlich sind TüftlerInnen gefordert, solche neuen Programme zu entwickeln.